Also dann, sagte der Aktivist langmütig von seiner Höhe herab, ihr wollt ja wohl nicht ewig so stehen bleiben zwischen Kapitalismus und Kommunismus, wo es doch höchste Zeit ist, aufzubrechen. Schließlich findet in unserem Kreis gerade das 14. Plenum statt. Genosse aktiv, vergönne es dem Mittelbauern, noch ein ganz klein wenig so zu stehen, baten ihn die Hinteren. Vielleicht gewöhnen wir uns an den Gedanken. Die Hauptsache bei uns ist doch immer die Gewohnheit. Dann ertragen wir alles. Meinetwegen könnt ihr stehen bleiben, während die Dorfarmut sitzt, gab der Aktivist seine Erlaubnis. Genosse Tschicklin ist sowieso noch nicht fertig mit dem Zusammenfügen der Balken. Was baut er denn da, Genosse Aktivist, fragte ein Mittelbauer von hinten. Nun, zwecks Klassenliquidierung organisieren wir ein Floß, darauf wird morgigen Tags der Kulakensektor eingeschifft, den Fluss entlang, aufs Meer hinaus und noch weiter. Der Aktivist kramte das Totengedenkregister sowie das Klassenstrukturverzeichnis hervor und begann etwas darin abzuhaken. Er hatte einen Zweifarbenstift und benutzte bald das blaue, bald das rote Ende. Hin und wieder begnügte er sich auch damit, seufzend nachzudenken und das Häkchen einer späteren Entscheidung zu überlassen. Die Stehenden rissen ihre Münder auf und verfolgten den Stift mit der entsetzlichen Qual ihrer schwachen Seele, die sich noch ein letztes Mal aus den Besitztumsresten hervorkrümmte, ehe es mit ihr zu Ende ging. Tschicklin und Woschew zimmerten jetzt zu zweit mit der Axt. Sie fügten die Balken dicht bei dicht, so dass oben eine breite Fläche entstand. Der nächststehende Mittelbauer lehnte den Kopf gegen die Vortreppe und verharrte eine Weile in dieser Ruhestellung. »Genosse, aktiv, Genosse!« »Sprich deutlich«, verlangte der Aktivist kurz von seiner Tätigkeit aufschauend. »Lass uns trauern. Die ganze letzte Nacht hindurch. Nachher wollen wir uns ein Leben lang mit dir zusammen freuen.« Der Aktivist dachte kurz nach. »Die ganze Nacht, das ist zu viel. Ringsum geht das Tempo durch den Bezirk. Trauert so lange, bis das Floß fertig ist.« »Na gut, dann bis das Floß fertig ist. Wenigstens eine Freude«, sagte der Mittelbauer und fing sofort an zu weinen, um die Frist der letzten Trauer voll auszuschöpfen. Die Frauen hinterm Orghofzaun heulten geschlossen auf, unter vollem Einsatz ihrer herzzerreißenden Organe, so dass Tschicklin und Woschew erschrocken mit dem Zimmern innehielten. Die organisierten Dorfarmen erhoben sich, froh, dass sie nichts zu betrauern hatten, und gingen das lebenswichtige, gemeinschaftliche Dorfeigentum besichtigen. »Kehr uns den Rücken, bloß für eine kleine Weile«, baten zwei Mittelbauern den Aktivisten. »Vergönne uns, dass wir dich nicht zu sehen brauchen.« Der Aktivist räumte die Vortreppe und ging ins Haus, wo er sich begierig an die Abfassung seines Berichtes machte. Über die exakte Durchführung der Maßnahmen zur durchgängigen Kollektivierung sowie zur Liquidierung des Kulaken als Klasse mittels Flößerei, hinter dem Wort Klasse, ließ der Aktivist das Komma weg, da es in der Direktive ebenfalls fehlte. Des Weiteren erbat er aus dem Kreis eine neue Kampfkampagne, damit das örtliche Aktiv zügig weiterarbeiten und der teuren, vorwärtsweisenden Generallinie scharfe Konturen verleihen konnte. Zu gern hätte der Aktivist den Anstoß zu einer Kreisresolution gegeben, die ihn als ideologisch musterhaft für den gesamten Überbau herausgehoben hätte. Doch dieser Traum starb folgenlos in seiner Brust, weil er sich daran erinnerte, dass er nach der Getreidekampagne zu Recht verkündet hatte, in der gegenwärtigen Landwirtschaftsetappe sei er der klügste Mann, worauf sich einer der Bauern für eine Frau erklärt hatte. Die Haustür wurde geöffnet und herein brach das Wehegeschrei des Dorfes. Der Eintretende streifte sich Nässe von den Kleidern und sagte, »Genosse aktiv, draußen hat es angefangen zu schneien und kalt und windig ist es auch.« »Soll es ruhig. Was macht uns das aus?« »Uns macht das gar nichts. Es soll doch kommen, wie es will. Wir werden mit allem fertig«, stimmte der ältliche arme Bauer zu. Er konnte sich nicht genug darüber wundern, dass er noch immer auf der Welt war, denn er besaß nichts außer etwas Gartengemüse und den Vergünstigungen eines Dorfarmen, und damit wollte es ihm nicht gelingen, zu einem gehobeneren, satteren Leben aufzusteigen. Sag mir doch, Genosse Oberster, nur so zum Spaß, soll ich mich einschreiben lassen und alle Viere von mir strecken, oder soll ich damit noch warten? Lass dich einschreiben, das ist doch klar, sonst verfrachte ich dich hinaus auf den Ozean. Wer nichts hat, hat nichts zu verlieren. Ich hätte mich ja schon längst einschreiben lassen, bloß ich habe Angst davor, dass ich diese Sonja säen muss. Was für eine Sonja! Wenn du Soja meinst, das ist eine offizielle Kulturpflanze. Ja, dieses Sauzeug, das meine ich. Na, dann sähe sie eben nicht. Ich nehme Rücksicht auf deine Psychologie. Tu das bitte. Als der Aktivist den landarmen Bauern in den Kolchos einschrieb, konnte er nicht umhin, außer dem Mitgliedspapier eine Bescheinigung darüber auszustellen, dass der Kolchos sojafrei bleiben würde. Obendrein galt es, auf der Stelle eine geeignete Formulierung zu improvisieren, denn ohne die Bescheinigung wäre der landarme Bauer niemals gegangen. Der kalte Schnee draußen fiel immer dicker. Er hätte die Erde besänftigt, doch die Lautäußerungen mittelbäuerlicher Unvernunft verhinderten, dass umfassende Stille eintrat. Der alte Pflüger Iwan Semjonowitsch Krestinin küsste die jungen Bäume in seinem Garten und riss sie mit dem zarten Wurzelwerk aus dem Boden, während seine Frau über dem nackten Geäst Tränen vergoss. »Heule nicht, Alte«, sagte Krestinin. »Du wirst jetzt im Kolchos allermanns Liebchen. Aber diese Bäume hier, die sind mein Eigenfleisch und Blut. Soll es gleich verrecken, aber nicht vergesellschaftet in Gefangenschaft geraten.« Als die Frau diese Worte hörte, wälzte sie sich wie von Sinnen auf der Erde. Ein anderes Weib, alte Jungfer oder Witwe, raste die Dorfstraße entlang und zeterte auf eine derart nonnenhaft agitatorische Art und Weise, dass Chicklin sie am liebsten abgeknallt hätte. Als sie jedoch sah, wie sich Christinens Frau am Erdboden wälzte, warf auch sie sich hin und strampelte nur noch mit den leinenbestrumpften Beinen. Die Nacht verhüllte den gesamten Dorfmaßstab. Der Schnee ließ die Luft so undurchdringlich und so knapp werden, dass die Brust zu ersticken drohte, dessen ungeachtet kreischten allerorts die Frauen, einen ununterbrochenen Heulton unterhaltend, um sich auf diese Weise mit dem Kummer zu befreunden. Die Hunde und das sonstige nervöse Kleingetier fielen in die Schmerzenslaute ein, und so ging es im Kolchos zu, laut und unruhig wie im Vorraum eines Dampfbads. Die Groß- und Mittelbauern aber machten sich in Hof und Stall zu schaffen. Durch das Gezeter ihrer Weiber trotz sperrangelweit geöffneter Hoftore verlässlich getarnt. Die letzten noch nicht vergesellschafteten Pferde dösten kummervoll in den Verschlägen, knapp angebunden, damit sie nicht umfielen, denn etliche waren schon tot. In Erwartung des Kolchos gaben die vorausschauenden Bauern den Pferden kein Futter mehr. Genug, wenn der eigene Körper vergesellschaftet wurde, das Vieh durfte nicht mit ins Unglück gezogen werden. »Bist du noch am Leben, Ernährerin?« Das Pferd döste in seinem Verschlag vor sich hin, das zarte Haupt für immer gesenkt, das eine Auge sanft geschlossen, während für das andere die Kraft nicht mehr reichte, so dass es weit geöffnet in die Finsternis starrte. Der Stall war ohne den wärmenden Pferdeatem ausgekühlt, Schnee wehte herein, senkte sich aufs Haupt der Stute, ohne zu tauen. Der Bauer blies das Streichholz aus, umarmte den Pferdehals im Vorgefühl seiner Vereinsamung und glaubte, den Schweiß der Stute zu riechen, wie sonst beim Pflügen. »Du bist also tot. Macht nichts. Ich bin auch bald tot. Dann haben wir beide unseren Frieden.« Ein Hund kam, ohne den Menschen wahrzunehmen, in den Stall und schnupperte am Hinterbein des Pferdes. Knurrend grub er seine Zähne in das Bein und riss einen Klumpen Fleisch heraus. Beide Augen des Pferdes flammten weiß auf in der Dunkelheit. Es versuchte zweiäugig etwas zu erkennen und bewegte seine Beine vorwärts zu einer Art Schritt. Der Schmerz brachte die Erinnerung an das Leben zurück. »Vielleicht willst du doch lieber in den Kolchos. Dann geh doch.« »Ich warte lieber noch«, sagte der Besitzer. Er holte ein Büschel Heu aus der Ecke und hielt es dem Pferd vors Maul. Die Augenhöhlen der Stute hatten sich wieder verdunkelt. Das Augenlicht war nun endgültig erloschen. Den Geruch des Heus aber spürte das Tier noch, denn seine Nüstern erbebten und das Maul klappte auseinander, wenn auch zum Kauen die Kraft nicht mehr reichte. Sein Leben schmolz immer mehr dahin, nachdem es zweimal zurückgefunden hatte, um des Schmerzes und um des Fressens willen. Von jetzt an zuckten die Nüstern nicht mehr, wenn Heu in ihre Nähe kam, und die Hunde, es waren inzwischen drei, konnten ungestört die Hinterbeine zerfleischen. Dennoch war das Leben des Pferdes noch da. Es trieb, immer weiter verkümmernd, seiner allerletzten Verelendung entgegen, zerfiel in immer winzigere Teile und konnte doch nicht endgültig erliegen. Der Schnee fiel auf die kalte Erde hernieder mit der Absicht, den Winter überliegen zu bleiben. Das friedvolle Tuch bettete weithin die Erde zum Schlaf, nur wo die Ställe waren, hielt sich der Schnee nicht, und die Erde blieb schwarz, denn warmes Rinder- und Schafsblut quoll unter den Stalltoren hervor und hinterließ sommerlich nackte Flächen. Wenn sie das letzte, atemfähige Lebendinventar liquidiert hatten, machten sich die Bauern über das Fleisch her, und auch ihre Sippe befahlen sie, es zu vertilgen. Sie verspeisten das Fleisch in dieser kurzen Zeitspanne wie die Hostie beim Abendmahl. Ohne Verlangen kam es doch nur darauf an, den Leib des geliebten, hingeschlachteten Viehs dem eigenen Körper einzuverleiben, um es auf diese Weise vor der Vergesellschaftung zu retten. Manch einer dieser vorausschauenden Bauern war schon ganz aufgedunsen von all der Fleischesvöllerei und ging schwerfällig schwankend wie eine wandelnde Scheune. Andere mussten sich fortwährend übergeben, doch auch sie brachten es nicht übers Herz, sich von ihrem Vieh zu trennen und vertilgten es bis auf die Knochen, ohne Nutz und Frommen für den Magen. Die einen, die es geschafft hatten, ihren ganzen Viehbestand aufzuessen, und die anderen, die ihn in die Kolchossklaverei geben mussten, lagen jetzt in leeren Särgen, lebten darin, die umfriedete Stille genießend, wie in den letzten Überbleibseln ihrer Höfe. In solcher Nacht ließ Tschiklin endlich ab vom Floßbau. Woschew fühlte mangels Ideologie eine derartige Schwäche im ganzen Körper, dass er die Axt nicht länger heben konnte und sich in den Schnee legen musste. Es gab ja doch keine Wahrheit auf der Welt. Vielleicht hatte die Wahrheit früher einmal existiert, in irgendeiner Pflanze oder in einem tapferen Geschöpf. Dann aber war ein Landstreicher des Weges gekommen und hatte die Pflanze aufgegessen oder den mühsam kriechenden Wurm zertreten. Er selbst war wenig später in einem herbstlichen Graben verreckt und der Wind hatte seinen Leib zu nichts zerblasen. Der Aktivist sah, dass das Floß noch nicht fertig war. Morgen früh aber musste die Depesche mit dem Vollzugsbericht abgehen. Deshalb rief er unverzüglich durch einen kurzen Pfiff zur allgemeinen Gründungsversammlung auf. Das Volk auf den Höfen vernahm den Pfiff und erschien in seiner unorganisierten Gesamtstärke auf dem freien Platz des Orghofes. Die Frauen weinten nicht mehr, ihre Gesichter jedenfalls waren trocken und auch die Männer wirkten schicksalsergeben, bereit, sich für alle Zeiten organisieren zu lassen. Dicht bei dicht stehend, eine einzige, schweigende Mittelbauernmasse, starrten die Menschen auf die Vortreppe, wo sich der Aktivist befand, eine Laterne in der Hand. Wegen dieser Eigenillumination erkannte er die belanglosen Einzelheiten der menschlichen Gesichter nicht, während er selbst umso klarer in Erscheinung trat. »Was ist? Seid ihr endlich soweit?« fragte er. »Warte noch«, sagte Tschiklin, »lass sie erst voneinander Abschied nehmen vor ihrem künftigen Leben.« Die Bauern schienen sich bereit zu machen, doch einer von ihnen sagte in der eingetretenen Stille, »Lass uns noch einen Augenblick Zeit.« Nach diesen Worten umarmte der Bauer seinen Nachbarn und küsste ihn dreimal. »Leb wohl, Jegor Semjonitsch, und vergib mir.« »Da ist nichts zu vergeben, aber vergib auch du mir. Nun küsste jeder jeden in der riesigen Menschenschlange Leiber, die einander fremd gewesen waren, umarmten sich und die Lippen berührten sich in wehmütiger Zuneigung. Verzeih, Tante Daria, sei mir nicht böse, dass ich deine Scheune in Brand gesteckt habe. Gott wird es dir vergeben, Aljoscha, und außerdem, es ist ja gar nicht mehr meine Scheune. Nach dem Küssen standen viele von Gefühlen durchdrungen, noch einige Zeit, um sich den hinzugewonnenen Nächsten fest einzuprägen, denn bis dahin hatten sie ohne Zusammenhalt und ohne Mitgefühl gelebt. »Komm, Stepan, sei mein Bruder. Vergib, Jegor, unser Leben war kleinlicher Hass, so soll wenigstens unser Ende redlich sein.« Als das gegenseitige Küssen zu Ende war, begannen die Menschen sich tief zu verneigen, jeder vor jedem, dann richteten sie sich auf und ihre Herzen waren leer und frei. »Jetzt sind wir soweit, Genosse, aktiv. Schreib uns alle in eine Spalte. Und die Kulaken, die zeigen wir dir selber.« Doch der Aktivist hatte die Einwohner bereits eingeteilt. Die einen für den Kolchos, die anderen für das Floß. »Na, ist endlich euer Bewusstsein erwacht«, sagte er. Also hat die Arbeit des Aktivs mit den Massen doch Früchte getragen. Sie hat sich eben wieder mal bewährt, die harte Linie, die in die lichte Zukunft führt. Chiklin trat auf die hohe Vortreppe und blies dem Aktivisten die Laterne aus. Auch ohne Petroleumverbrauch war die Nacht hell vom frischen Schnee. »Na, wie ist euch zumute, Genossen? Gut, was?« fragte Chiklin. »Ja, ja«, kam von überall die Antwort. »Wir merken gar nichts mehr, als ob wir inwendig bloß noch Asche sind.« Woschew lag abseits, außerstande, ohne den Frieden einzuschlafen, den nur der Besitz der Wahrheit hätte in sein Leben bringen können. So stand er auf und ging unter die Menschen. »Ich grüße euch«, wandte er sich mit einem plötzlichen Freudengefühl an die Kolchosmassen. »Ihr seid jetzt wie ich. Auch ich bin ein Nichts. Sei gegrüßt«, antwortete der ganze Kolchos froh über diesen einen Menschen. Auch Chiklin mochte nicht länger allein auf der Treppe bleiben, wenn unten so viele Menschen beieinander standen. Er stieg hinab, machte ein Feuer aus alten Zäunen und alle kamen sich daran zu wärmen. Der Nachthimmel stand düster über den Menschen, kein Wort wurde gesprochen, nur ein Hund bellte auf althergebrachte Weise in dem fremd gewordenen Dorf, so als existierte es fort in unwandelbarer Zeitlosigkeit. Chiklin erwachte als Erster, denn ihm war etwas Wesentliches in den Sinn gekommen, aber als er die Augen öffnete, hatte er es vergessen. Vor ihm stand Jelisej und auf dem Arm hielt er Nastja. Schon seit 2 Stunden trug er das Mädchen, weil es nicht wagte, Chiklin zu wecken. Nastja aber schlief fest, wohlig an die vertraute, wärmende Brust geschmiegt. »Hast du die Kleine etwa überanstrengt?« fragte Chiklin. »Das würde ich mich niemals trauen«, sagte Jelisej. Nastja machte die Augen auf, und als sie Chiklin erblickte, fing sie an zu weinen. Sie hatte geglaubt, dass alles auf der Welt absolut und unwiderruflich sei, und dass sie Chiklin, nachdem er fortgegangen war, nirgendwo auf der Welt wiederfinden würde. Nachts in der Baracke träumte Nastja oft von Chiklin, und sie hätte am liebsten gar nicht mehr geschlafen, um nicht den Morgen, der jedes Mal ohne Chiklin anbrach, durchleiden zu müssen. Chiklin nahm Nastja auf den Arm. »Wie ist es dir ergangen?« »Gut«, sagte Nastja. »Und du hast hier einen Kolchos gemacht. Komm, zeig ihn mir.« Chiklin stand auf, schmiegte Nastjas Köpfchen in seine Halsbeuge, und so ging er los, Kulaken liquidieren. »Und Jartschew, hat er dich etwa schlecht behandelt?« »Das darf er gar nicht, weil ich doch im Sozialismus leben bleibe, und er muss bald sterben.« »Du hast recht.« »Er würde es wohl nicht wagen«, sagte Chiklin, und wurde in diesem Augenblick die Menschenmenge gewahr. Allerlei fremdes, zugelaufenes Volk lagerte in Grüppchen und kleineren Massenversammlungen auf dem Orkhof, während der Kolchos, noch immer dicht gedrängt, am verglimmenden Feuer schlief. Auch auf der Kolchosstraße waren lauter Fremde. Sie standen in schweigender Erwartung der Freudenoffenbarung, um deren Willen sie von Jelisej und dem übrigen Kolchos-Fußvolk hergeführt waren. Einige Hinzugewanderte umringten Jelisej und fragten, »Wo ist denn nun euer Kolchos-Paradies, oder sind wir umsonst so weit gegangen? Wie lange sollen wir noch hier herumstehen?« »Wenn ihr hier seid, dann weiß das Aktiv auch wozu«, antwortete Jelisej. »Dein Aktiv schläft wohl noch?« »Das Aktiv schläft niemals«, sagte Jelisej. Auf der Vortreppe erschien der Aktivist in Begleitung seiner Gehilfen, auch Pruschewski war an seiner Seite, und hinterdrein gekrochen kam Jartschew. Pruschewski war von dem Genossen Paschkin in den Kolchos delegiert, weil Jelisej gestern bei der Baugrube vorbeigeschaut hatte und sich von Jartschew mit Grütze bewirten ließ, aber aus Mangel an Verstand kein vernünftiges Wort herausbrachte. Als Genosse Paschkin dies zu Ohren kam, beschloss er, den Genossen Pruschewski in seiner Eigenschaft als Kader der Kulturrevolution mit Volldampf an die Kolchosfront zu werfen, da doch die frisch organisierten Bauern nicht hirnlos bleiben durften. Jartschew hingegen hatte sich aus eigenem Antrieb als Krüppel auf den Weg gemacht, und so waren sie zu dritt mit Nastja auf dem Arm eingetroffen, außer ihnen aber auch noch jene Bauersleute, die Jelisej unterwegs aufgelesen hatte, weil sie den Kolchos bejubeln sollten. »Macht schnell das Floß fertig«, sagte Tschiklin zu Pruschewski. »Ich bin gleich wieder da. Beeile mich.« Jelisej wollte Tschiklin den ausgebeutetsten der Knechte zeigen, einen, der seit undenklichen Zeiten für umsonst auf den wohlhabenden Höfen gearbeitet hatte, der nun aber als Zuschläge in der Kolchosschmiede tätig war und die warme und kalte Verpflegung eines Schmiedegehilfen erhielt. Allerdings war dieser Zuschläger kein reguläres Mitglied des Kolchos, sondern wurde als Lohnarbeiter geführt, und als die Gewerkschaftsebene die Kunde von diesem offiziellen Knecht, dem letzten im ganzen Kreis, erhielt, horchte sie alarmiert auf. Insbesondere war es der Genosse Paschkin, der sich über den unentdeckten Proletarier in seinem Kreis grämte und entschlossen war, ihn auf schnellstem Wege von seinem Joch zu erlösen. Vor der Schmiede stand ein Automobil und verqualmte auf der Stelle stehend Benzin. Ihm war soeben der in Begleitung seiner Gattin eingetroffene Genosse Paschkin entstiegen, aktionshungrig, hier den letzten noch verbliebenen Lohnsklaven zu entdecken und einem glücklicheren Lebenslos zuzuführen, um anschließend das Kreisgewerkschaftskomitee auseinanderzujagen wegen schlampiger Betreuung der Mitgliedermassen. Doch waren Tschiklin und Jelisej noch nicht bei der Schmiede angelangt, als Genosse Paschkin das Bauwerk schon wieder verließ und die Rückfahrt antrat, den Kopf im Wageninnern vergraben, als wisse er nun nicht mehr weiter. Die Gattin des Genossen Paschkin war gar nicht erst aus dem Auto gestiegen. Sie sah ihre Aufgabe nur darin, den heißgeliebten Mann vor den Nachstellungen aller möglichen Frauenzimmer zu bewahren, die von der Macht ihres Gatten geblendet, dessen unnachgiebigen Leitungsstil mit jener Liebesglut verwechselten, die sie sich von ihm erhofften. Tschiklin, Nastja auf dem Arm, trat in die Schmiede. Jelisej blieb draußen. Der Schmied pumpte mit dem Blasebalg Luft in die Esse, und ein Bär hieb mit dem Vorschlaghammer auf den Amboss ein, wo eine glühende Eisenstange lag. »Schneller, Mischka, wir sind doch eine Stoßbrigade«, sagte der Schmied. Aber der Bär hätte nicht eifriger bei der Sache sein können. Sein Fell, in dem sich die metallenen Funken verfingen, war angesenkt und roch nach verbrannter Wolle, ohne dass er davon Notiz nahm. »Na, genug jetzt«, bedeutete ihm der Schmied. Der Bär hörte auf zu hämmern, ging beiseite und trank einen halben Eimer Wasser gegen seinen Durst. Nachdem er sich sein müdes Proletengesicht abgewischt hatte, spuckte der Bär in die Tatzen und machte sich wieder an die Arbeit. Diesmal ließ ihn der Schmied ein Hufeisen bearbeiten, das für einen Einzelbauern aus dem Umkreis des Kolchos bestimmt war. »Mischka, das ist dringend. Heute Abend kommt der Kunde, da gibt's was zum Kehle anfeuchten«, sagte der Schmied und wies auf seinen Hals, als sei er eine Art Schnapstrichter. Der Bär, der begriff, welcher Genuss ihm da winkte, arbeitete mit noch größerem Einsatz an dem Hufeisen. »Und was, mein Lieber, führt dich her?«, fragte der Schmied Tschiklin. »Beurlaube deinen Gehilfen, er soll uns die Kulaken zeigen. Er hat die nötige Erfahrung, hat man mir gesagt.« Der Schmied schien nachzudenken, dann sagte er: »Hast du diese Frage mit dem Aktiv abgesprochen? Schließlich hat die Schmiede einen Produktions- und Finanzplan, und den bringst du durcheinander.« »Die Sache ist mit dem Aktiv abgesprochen«, antwortete Tschiklin. »Und wenn das mit dem Plan schief geht, dann komme ich persönlich und reiß ihn raus. Hast du schon mal was von dem Berg Ararat gehört? Den setze ich dir hin, wenn ich immer zu Erde auf eine Stelle schippe.« »Na gut, nimm ihn meinetwegen mit«, willigte der Schmied ein. Geh rüber zum Orkhof und bimmle die Glocke, damit Mischka denkt, es ist Mittagspause. Sonst rührt er sich nicht vom Fleck. Die Arbeitsdisziplin geht ihm über alles. Während Jelisej gemächlich zum Orkhof hinüberging, schmiedete der Bär 4 weitere Hufeisen und verlangte nach neuer Arbeit. Der Schmied ließ ihn Holz holen, das er köhlern wollte, und der Bär brachte einen kompletten Zaun angeschleppt. Nastja ließ den Blick nicht von dem rußgeschwärzten, angesenkten Bären, und sie war froh, dass er für uns war und nicht für die Burschen ist. »Er muss sich auch abplacken. Also ist er einer von uns, habe ich recht?« sagte Nastja. »Gewiss«, antwortete Tschiklin. Auf dem Orkhof erdröhnte die Glocke und im gleichen Augenblick ließ der Bär die Arbeit achtlos liegen. Er war eben noch damit beschäftigt gewesen, den Zaun zu zerstückeln, jetzt aber richtete er sich ruckartig auf und holte tief Luft. »Pause!« Er tauchte seine Tatzen in einen Wassereimer, wusch sie blank und ging nach draußen, um seine Essensration in Empfang zu nehmen. Der Schmied deutete auf Tschiklin und der Bär folgte willig dem unbekannten Menschen, wobei er mühelos aufrecht auf den Hinterbeinen ging. Nastja tippte dem Bären an die Schulter, er seinerseits berührte sie behutsam mit der Tatze und riss gähnend das Maul auf, dem der Geruch der vorigen Mahlzeit entströmte. »Sieh nur, Tschiklin, er ist ganz grau«, sagte Nastja. »Er hat unter Menschen gelebt, da ist der Vorkummer ergraut.« Der Bär passte den Augenblick ab, wo ihn das Mädchen erneut ansah, und zwinkerte ihr mit einem Auge zu. Nastja musste lachen, da trommelte der Schmiedegehilfe auf seinem Bauch herum, bis es darin zu rumoren begann, worüber Nastja noch mehr lachte. Der Bär jedoch schenkte der Minderjährigen keinerlei Beachtung. Von manchen Höfen, an denen sie vorüberkamen, wehte es sie frostig an wie von freiem Feld, andere wiederum verströmten Wärme. Dort lagen, aufgeschlitzt und in Verwesung begriffen, die Kadaver von Kühen und Pferden, die in langen Jahren von der Sonne angestaute Lebenshitze entwich nur langsam in die Luft und in den weiten, winterlichen Raum. An wie vielen Gehöften Tschiklin und der Schmiedegehilfe auch vorübergekommen waren, sie hatten doch noch nirgends Kulaken liquidiert. Der Schnee, der bis dahin nur dünn aus den oberen Regionen gerieselt war, kam auf einmal dicht und schneidend herab, und ein streunender Wind braute ihn zu einem Schneegestöber zusammen, wie immer, wenn der Winter endgültig einzieht.